Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 27. Die Politik der Räte des Hanoch. Zweiter Teil. Und er möge hernach sehen, wohin seine Gottheit den Lauf richten wird, und soll ihr nachrennen wie ein Hinkender einem Hirsche. Und somit will ich auch tun, was der Kat für gut fand, und will den Rat Karax in die genaueste Ausführung bringen, und meine Abgaben sollen unschädlich sein seinen Augen, und das Getrabe meiner Kamele wird nicht belästigen sein Ohr. Und so nehme ich Besitz von der Stadt meines Namens. Und siehe, da sagten die übrigen, Noat hat vollkommen gut geredet, und so tue er auch rechtlich und gut. Darauf erhob sich Huid und bog den Ton seiner Brust wie einen Blitz in die arge Versammlung und sprach heftiger denn alle übrigen, sagend, höret mich wohl an, Brüder und Söhne Kains, des Geächteten, und versteht jedes meiner Worte von großer Bedeutung. Wer möchte alle die Blutstropfen zu zählen, welche durch meine starken Hände nach den Urteilssprüchen Noats, des Betrogenen, aus den Rücken und Lenden des armen und schwachen Volkes, die so gut wie Hanoch und wir Nachkommen Kains sind, geflossen sind, nicht etwa der Übertretung irgendeines Gebotes oder irgendeiner Faulheit, auch nur aller geringsten halber scheinbar strafbaren Ursache wegen, sondern bloß, wie ihr alle wisst, rein nur ihm zum Vergnügen und Zeitvertreib, nicht zu gedenken jeder Misshandlungen beim Bau all der Städte, so zwar, dass es mir gänzlich unbegreiflich ist, wie diese Armen noch das Leben erhalten haben, diese schon so lange Marterzeit hindurch. Er wusste uns bei jeder Gegenvorstellung die Gebrechlichkeit des bewussten Gefäßes über den Sternen vorzuhalten und vergaß gänzlich dessen unter der Erde. Aber ich frage euch alle nach Recht und Billigkeit, ob es dem Volke nicht besser ginge unter den Trümmern des Gefäßes als unter unseren beständigen Hieben von zähen, roten, harten Knütteln und festen Prügeln. Und sagt, was hat er denn fürs Gefäß der Liebe unter der Erde getan? Ich glaube, außer den zahllosen Blutstropfen unserer Brüder wird sich wenig darin befinden. Und hätten wir listigerweise die Regierung nicht an uns gebracht, hätte er als Gott alles Greuels nicht auch gewiss angefangen, einen um den anderen töten zu lassen? Wir selbst mussten grausam sein, dieweil wir noch seine Diener waren, um ihm jeden Verdacht zu ersparen. Allein die Städte sind nun erbaut, das Volk ist verteilt, die Macht ist unser, wie die neue Anerkennung des alten Gottes und das gelobte Opfer. Was brauchen wir noch mehr? Gehorchte uns das Volk, so wir es misshandelten, so wird es uns gewiss nicht untreu, so wir seine geschlagenen Wunden heilen wollen und werden durch weisere und mildere Gesetze als durch diese der schwarzen Grausamkeit. Seht, ich bin böse genannt, aber ich möchte hier eine große Frage setzen, wer eigentlich böser ist, ob ich, ob Hanoch oder die Schlange Kains. Ich glaube, der Hanoch ist ein Meister aller Bosheit, und die Schlange muss all ihre Brut in sein Herz gelegt haben, sonst wäre es nicht möglich, zu gedenken solcher Grausamkeiten von einem Bruder an seinen Brüdern, durch seine und der Brüder Brüder. Daher glaube ich, wir machten ihn uns selbst untertänig und dienstpflichtig und ließen ihn nach und nach entgelten dem Volke seine Grausamkeit mehrfältig statt der Majestätsgebühr. Und so kann er dann den rechtlichen Tribut auf seinen eigenen Rücken nehmen und tragen, wohin er will. Recht und weise ist deine Rede, Bruder Huid, sprachen die Versammelten, und dem Hanoch geschehe das nach deiner Rede, welche uns alle traf in die Mitte des Auges, das da oft geschaut hat, seine großen Frevel. Und siehe, da erhob sich der Hlad und sprach in bündiger Kürze, Brüder, ihr wisst, wie gefühllos gegen ich alles sein musste, um gewisser Art das strenge Recht zu personifizieren oder die willkürliche Grausamkeit Hannos als unerbitterliches Recht darzustellen, und musste daher zu allen diesen seinen bösen Spielen gleiche billigende Miene machen. War ich auch nicht der Schläger selbst, so war ich doch der Aufseher dabei und musste zählen die Streiche Huids und aller seiner Helfershelfer und sie dankbar überbringen alle Zeit dem Hanoch. Seht, damals musste ich gefühllos scheinen, da ich es nicht im geringsten war. Nun will ich mich umkehren, wie ihr seht. Gegen Hanoch will ich sein, was ich so oft zu sein scheinen musste, dem Volke, unseren Brüdern und den Brüdern. Aber will ich sein warm, ein kalter Entgelter ihrer von Hanoch erlittenen Unbilden an Hanoch selbst. Meine Treue gegen ihn sei kalte Vergeltung, und mein Fleiß soll mich machen zum Ersten unter euch, und die Stimme seines Lobes soll ins Heulen und Brüllen verwandelt werden und soll werden zu einem Ohrenschmause den so oft Misshandelten, und mit den Blutstropfen seines Rückens sollen sich die bleichen Gestalten ihre Wangen röten. Da ich sonst mit euch allen völlig einverstanden bin, so glaube ich, dass mein Urteil kein Unrechtes sei, so ich handle nach meinem Gefühle, das lange genug wie starr zusehen musste all den Gräulen und Freveln Hanochs. Denn wer Gefühl und Empfänglichkeit hat für Schmerz und Qual, der hat es gewiss auch fürs Wohltun. Das habe ich gesehen, zahllos oft. Daher lasst uns in der Zukunft regieren durch Wohltun. Dem, der da täte Übles, dem geschehe nach dem Maße seiner Tat und Nachsicht, da er auch ein Bruder ist, dem Gehorsam und Wohltäter aber geschehe Gutes zehnfach. Und dann erst werde dem alten Gotte ein würdig Opfer dargebracht, das ihm gewiss wohl gefallen wird, so wir ihm das wiederbringen, was Kain und Hanoch für uns alle so frevelnd, leichtsinnig verloren haben. Und siehe, da erhoben sich alle und verneigten sich gegen Hilad und sprachen, O Bruder, von uns allen ist dein Urteil das Richtigste, du bist am nächsten den Kindern Adams, daher sollst du uns ein Muster sein, nachdem wir alle unsere Verfügungen ordnen und richten werden und auch fest wollen. Das warme Blut der armen Brüder hat geschmolzen das Eis um dein Herz, und nun bricht eine Fülle der Wärme aus demselben hervor. Darum handle in dieser Wärme und erwärme uns alle mit deinem Überflusse. Und siehe, es erhob sich auch der Ufrak und sprach, Brüder, seht und hört, alle eure Urteile sind richtig, recht und gerecht. Aber das des Hilad ist nach meiner scharfen Erkenntnis das einleuchtend Richtigste, und somit bin ich bis auf eines ganz seiner Meinung. Und dieses eine ist von großer Wichtigkeit, die da ist, große, vorsichtige Schlauheit in allem, was wir nur immer unternehmen. Denn seht, Rechttum, Wohltun, richtig und rechtlich urteilen, gerechte Vergeltung, eine sichere Ordnung, das sind Dinge, die von großem öffentlichen Nutzen sind fürs Volk sowohl als auch für alle uns. Und all diese Dinge langen aus zwischen uns und dem Volke. Aber nun wissen auch alle freien Bürger der Stadt Hanoch, dass wir Fürsten und Hanoch für diese Dummköpfe ein wahrer Gott ist, was sich nun keiner von ihnen um 1000 Prügel nicht wird nehmen lassen, und mehr als alle diese Freien ist all unser Volk in diesem Wahne gefestet. So wir nun aber sogleich unsere Hände an Hanoch legen, so werden wir dadurch sie alle gerade auf uns hetzen, und so der Hanoch hinzutreten würde in ihre Mitte und ihnen erläutern würde, dass wir ihm die Hände gebunden haben, damit er nicht hätte abwehren können unsere Misshandlungen, die wir an ihnen verübt haben. So dieses geschieht, fällt das Volk über uns her, und wir gehen zugrunde unter der Last der Massen. Daher ist List und große, vorsichtige Schlauheit unumgänglich nötig, wenn wir unsere Pläne durchsetzen wollen, damit die Sache uns nützen kann. Da ich nun ein geheimster Ratgeber war in allen Sachen, so weiß ich auch am besten, wie die Sache stehe. Daher ist meine untrügliche Meinung diese: dem Hanoch wenigstens 3 Jahre lang den verlangten Tribut scheineshalber entrichten, unterdessen das Volk gut halten, damit es uns anhänglich werde, und dann öfter die Tüchtigeren an Verstande belehren über das nichtige Wesen Hanochs und über alle seine Betrügereien und allergröbsten Anmaßungen, ihnen zeigen Spuren des alten Gottes und ihnen dazu noch begreiflich machen, wie von uns alles, so hart es auch sein mochte, nur darauf angelegt war, sie endlich aus dem harten und schweren Joche Hanochs als Brüder zu retten, und dass dieses jetzt hat geschehen müssen, denn sonst wären sie alle sämtlich umgebracht worden. Ich gebe euch meine vollste Versicherung: wenn wir das Volk so unterrichten und behandeln es nach Hel'ads Meinung, so sind wir mit unberechenbarem Vorteile, und ich glaube, selbst der alte Gott wird uns da die Herrschaft nicht streitig machen, so wir ihm auch noch dazu ein Opfer geben wollen. Dann erst bin ich auch sicher, dass der Hanoch dem Volke erfahren wird, dessen schon sehr weise erwähnt haben meine einsichtsvollen und übererfahrenen Vorredner Huit und Lat. Beherzigt wohl meine Rede, ihr meine Brüder und hohen Söhne Kains. Und siehe, alle verneigten sich und sprachen: Amen, so soll es geschehen, damit eines jeden Rede gültig werde gegen Hanoch, den verruchten Ächter unseres Vaters und schändlichen Frevler des alten, mächtigen Gottes. Da ließen sich die anderen wieder auf ihre Sitze nieder. Aber der Pharak blieb stehen und blickte erst ernst um sich herum, als wollte er sehen, ob nicht hinter jedem Redner noch etwas verborgen geblieben wäre, womit sich keiner ans Tageslicht wagte, und was er suchte mit den Augen, fand auch bald und leicht sein Verstand. Nun fing er an, gewaltig zu reden, und seine Rede schonte niemanden gleich einem Schwerte auf dem Schlachtfelde, sagend: Brüder, so ihr noch wert seid diesen Ehrennamens, ich habe vernommen eure Reden, die ihr vor mir laut gemacht habt, eure Gedanken, und hieltet aber verborgen eure Begierden hinterlistig gegeneinander und habt einander angelogen mit euren Plänen und seid dadurch geworden zu gegenseitigen Meuterern, da ein jeder von euch im Sinne hat, sich heimlich davon zu machen und dem Hanoch anzuzeigen, dass er aus übergroßer Treue zu ihm vor dem wichtigen Antritte der Regierung seiner Weise eine Versammlung der Fürsten, wie sie soeben vor uns ist, zu Wege gebracht habe, und habe sie alle zu stimmen gesucht, dass sie ein schändlich Urteil von sich gaben über Hanoch, damit dem Hanoch dann klar würde, welchen Händen er die 10 Regierungen anvertraut habe, wodurch dann der Hanoch ihn ausrüsten würde mit aller Macht und ihn dann setzen möchte zum Alleinfürsten über uns alle. Die übrigen könnten dann leichtgläubiger Folge Hanochs das Los Kains unter sich teilen. O ihr Schurken, ihr Auswürfe aller Bosheit! Fraget euch alle selbst, ob nur je ein ehrlicher Zug euch zu etwas gemacht hat. Denn alles, was ich bin und ihr seid, ist euch zu werden gelungen durch List, Schlauheit, Betrug, Schmeichelei und Heuchelei. Hat das arme Volk noch nicht gelitten, noch nicht genug gelitten? Ist es nicht schon ohnehin so elend geworden, dass es beinahe keinem Menschen mehr gleicht? Hat es nicht schon ohne dies beinahe den letzten Tropfen Blutes unter euren Hieben vergossen? Und was haben wir ihm je dafür Gutes getan, dass es uns so lange willig ernährt hat, für nichts als für Misshandlungen aller erdenklichen Art? Haben sie, die ihr Tiermenschen nanntet, nicht die nämlichen Rechte auf alles, was die Erde trägt, und es war ihnen untersagt, zu essen von all den Früchten, die da reif geworden waren, sondern bloß von den Faulen. Und ihr seid damit nicht zufrieden, sondern wollt es noch tausendmal unglücklicher und elender machen, als es schon ohnehin ist. Dadurch bewogen, sage ich euch allen ohne Scheu, so ihr regieren wollt das arme Volk, dessen ihr nicht wert seid, dass es eure Brüder sind, so lasst alle Bosheit und Hinterlist und leitet sie im Angesichte Gottes, des Wahren und Alten, und seid auch dem Hanoch wahre Brüder und nicht Betrüger eurer Kröpfe und Gurgeln wegen, und machet euch dessen würdig durch wahre Treue, wozu ihr geworden seid durch Betrug und List, sonst wird der alte Gott eure Opfer nicht ansehen und wird zu Hilfe kommen den Schwachen wider euch und euch machen zu Sklaven der Bestien, denen ihr den Namen gabet, der auf eurem Grunde gewachsen ist. Bedenket wohl die Rede des Grausamen. Amen. Siehe, als der Pharak seine Rede beendet hatte, da blieben die anderen wie angemauert sitzen und wussten auch nicht ein Wort zu ihrer Entschuldigung über ihre Lippen zu bringen. Und es dachten die meisten bei sich, der ist uns heimlich bei dem alten Gotte zuvorgekommen, denn wie konnte er uns sonst so haarklein durch und durch schauen? Und da es nun einmal so ist, wer wird an seiner Seite bestehen? Wäre er zu vernichten, dann wäre es ein leichtes. Aber nun, wer wird seiner Macht sich zu widersetzen vermögen? Ehe wir noch eine Hand heben, wird die seine uns schon vernichtend treffen. Daher wollen wir ruhig abwarten, was die Sachen für Wendungen nehmen werden. Und da wird es sich dann wohl zeigen, was da ferner wird zu machen sein. Und siehe, da nun niemand mehr zu reden wagte, da trat noch einmal der Pharak hervor und fragte sie, nun, wie ist euch denn? Hat denn keiner mehr den Mut, als Redner aufzustehen und mir zu entgegnen? Wo ist nun eure List, euer Betrug, eure Schlauheit, eure Schmeichelei, eure Heuchelei? Wo eure Lügen? Wo eure Macht? Wo euer Fürstentum? Und wo euer betrogener Gott Hanoch? Ja, ich sage euch, eure stumme Gedankensprache ist nicht entgangen meinem Ohre. Und wie sich die Sachen auch wenden mögen, so werdet ihr auch ganz richtig machen, was da zu machen sein wird nach Recht und Billigkeit. Und wer von euch nicht danach handeln wird genau, der wird geächtet werden gleich dem Kain, von dem ihr saget, dass er euer Vater ist, da er doch nach Recht handelte, nur zu blind und streng, wodurch er sich gefangen nahm und fliehen musste vor seinen eigenen Werke. Wohin, das weiß niemand als der alte Gott. Und so er es jemand wollte kundmachen, so würde der es wissen. Allein das ist nicht sein Wille. Seht, er war gerecht aus Furcht vor dem Gerichte des Alten, und er fehlte dadurch in aller Handlung, da er nicht aus Liebe tat, die ihm doch geboten war vom alten Gotte vor allem. Ihr habt sogar alle Gerechtigkeit aus dem Felde geschlagen und an ihre Stelle List, Betrug, Schlauheit, Lüge und andere zahllose Schändlichkeiten mehr noch dazu gesellt, die keinen Namen haben, ihrer Ruchlosigkeit halber. Und glaubet, der alte Gott wird gleich bereitwilligst euch unterstützen in allen euren Niederträchtigkeiten, deren Zahl kein Ende hat, so ihr ihm nur irgendein blindes Feuer als Opfer vormachen werdet. O, ihr irrt euch gewaltig! Dieser Alte hat scharfe Augen und kennt genau euer ganzes Wesen, wie es beschaffen ist, vom ersten bis zum letzten. Daher ist sein Ohr ferne von euch und wird euch nie mehr hören in eurer grenzenlosen Verruchtheit, so ihr auch die ganze Erde ihm als Opfer anzünden würdet, so ihr nicht zuvor eure Herzen reiniget mit dem Feuer einer unbegrenzten Liebe zu euren durch euch schwachen Brüdern und unglücklichen Schwestern und euch enthaltet von aller Hurerei, die Männern von 200 Jahren ganz unbegreiflich schlecht ansteht zu einem Fürstenamte. Nun beantwortet meine Fragen, so ihr könnt, oder sagt, was ihr nun noch entschlossen seid zu tun, mir so gerade ins Angesicht, wie ich es euch ohne Scheu gesagt habe, so ihr euch getraut. Denn ich strebe nach keiner Herrschaft noch nach irgendeinem Fürstentume wie ihr, sondern nur nach der genauen Erfüllung der mir auferlegten Pflichten meines Amtes und nach dem Wohlgefallen des Alten, daher ich auch nie ein Unrecht beging, noch geschändet habe ein Weib, noch eine Jungfrau und noch weniger Fräulein von 12 Jahren und darunter, wie ihr, weswegen ihr mich auch den Grausamen genannt habt, da ich nicht wollte sein gleich euch, ein fauler Schurke. Dies sollen meine letzten Worte sein, damit ihr wisst, wen ihr vor euch seht, nämlich mich, den Grausamen, den ihr aber nie näher kennen sollet, als nur so weit, als es die höchste Not erheischt, wie die gegenwärtige ist, damit nicht alles ewig, ja, ich sage ewig, zugrunde gehen möchte im wiedererweckten Zorne des alten, ewigen, heiligen Gottes. Daher frage mich keiner je näher, woher und wodurch. Amen.